Ich weiß nicht, wie es damals vor Hitler in all diesen kleinen, verwinkelten Siedlungshäuschen eigentlich zuging. Ich vermute, es war nicht sehr viel anders als bei uns zu Hause. Aufstehen um 6:30, sich waschen, frühstücken und eine freundliche Miene zeigen, in die Schule gehen, nach Hause kommen, das Essen im Ofen, dann oben die Schularbeit, das offene Fenster, da lockte das Leben, aber dann wieder das Schulbuch, dann das Kommen meines Vaters, so gegen 4:30, geringe Hoffnung, nun würde etwas passieren, er würde etwas Ungewöhnliches mitbringen aus der Stadt, aber es passierte nie etwas bei uns, alles war normal, geregelt, in Ordnung. Wenn ich die Krankheiten meiner Mutter gewesen wären, diese herrlichen, abenteuerlichen Krankheiten einer Frau voll Fantasie, so wäre meine Jugend hier in Aichkamp ein einziger Tag gewesen, der 15 Jahre dauerte, 15 Jahre nichts, einfach nichts, was Höhen oder Tiefen, Schrecken oder Freuden gewesen wären, 15 Jahre lang Zwang, mörderische Zwangsneurose einer braven Beamtengestalt. Das Schlimmste waren natürlich immer die Sonntage. Da musste lange geschlafen werden, weil doch Sonntag war. Sonntag 1931 in Aichkamp. Das Frühstück unten wurde unendlich ausgedehnt. Feierliche, starre Gesichter meiner Eltern, weil doch Sonntag war. Einsilbiger Wortwechsel über den Zustand der Eier, die als zu hart oder zu weich befunden wurden. Versuche, freundlich, sonntäglich zueinander zu sein. Versuche, über das Wetter zu sprechen. Worte, die missverstanden wurden. Erste Anfänge von Streit, dann wieder Schweigen. In das Schweigen hinein, die sinnlose, irgendwie bösartige Frage, ob jemand noch Kaffee nachgeschenkt haben wolle. Wir trugen Sonntagsstaat und beim Nachschenken musste man natürlich höllisch aufpassen. Ich hatte mir schon früh angewöhnt, in solchen Situationen auf eine verbissene, starre Weise zum Fenster hinauszublicken. Ich meinte immer, ich säße gar nicht an diesem Familientisch, sondern irgendwo draußen im Garten, ganz allein im Grünen, frühstückend, herrliche Feste der Einsamkeit. Es muss wohl eine böse und höhnische Art gewesen sein, die anderen zu übersehen. Schon mit 13 konnte ich 5 Minuten wie abwesend in meiner Kaffeetasse rühren und draußen eine Kiefer im Winde interessiert betrachten, während meine Eltern einsilbige Versuche über den Bienenstich, das Dienstmädchen oder den Zustand unseres Barockschrankes von sich gaben. Aber auch diese, meine demonstrative Abwesenheit, wurde hier nicht bemerkt. Bei uns wurde überhaupt nichts bemerkt. Wir saßen alle wie Marionetten da, die nicht zueinander konnten. Wir hingen an hohen Fäden. Ja, so oder ähnlich war das damals vor Hitler in Aichkamp. Zum Mittag roch es überall nach Sauerbraten oder Kalbskopf. Es gab Spinat oder Kohlrabi aus dem Garten dazu. Ich sollte immer erzählen, was der Pfarrer in der Kirche gesagt habe. Ich wusste das nie so genau und zeigte mich störrisch. Meine Mutter begann dann auf eine nervöse, überpenible Art, ganz vornehm und steif mit Messer und Gabel zu hantieren. Sie stocherte wie mit chinesischen Stäbchen in den Kartoffeln, so als könnte die durch betont rituelle Speisegebärden die Schuld meiner geringen Gläubigkeit beschwörend abwenden. Mein Vater machte manchmal, während er sich die Serviette vorband, noch eine höhnische Bemerkung über Katholisches. Das brachte dann meine Mutter in kerzengerade Haltung. Es gab Streit, dabei wurde nach Soße und Kartoffel gefragt und ich begann wieder interessiert zum Fenster hinauszublicken. Nachmittags 3 dann ins Kino, Jugendvorstellung, Eintritt 30 Pfennige. Ich wollte das meistens nicht, aber ich musste um diese Zeit immer mit meiner Schwester ins Rivoli nach Halensee. Wieder diese leeren, sinnlosen Gänge durch Aichkamp, wieder dieses puppenhafte Nebeneinander, wie von oben gezogen. Kurz vor Halensee liegen die Reichsbahn-Reparaturwerkstätten. Es ging da durch einen langen, dunklen Tunnel, graue, niedrige Betonwände, gewundene Gänge, dann plötzlich wieder Helligkeit, eine lange, trieste Straße, Vorstadtstille, Kopfsteinpflaster, in der Straßenrinne Unkraut und Fetzen von Papier, unerwartete Proletarierwelt. Hier wohnten die Arbeiter der Reichsbahn, graue Eisenbahnerwohnungen, monoton und verwaschen, preußischer Kasernenstil von 1880, verschaffte Gesichter im Fenster liegend. Das waren die Roten, wie meine Eltern uns warnend gesagt hatten. Darunter konnte ich mir kaum etwas vorstellen, aber dass die Roten gefährlich waren, sah man ihnen an. Es musste wohl seinen Grund haben, warum sie hier zwischen Aichkamp und Halensee, gleichsam im Niemandsland der Berliner Bezirke, wie hinter Gefängnismauern, ihr ärmliches Dasein fristeten. Rotes Pack wohnte hier. Pack war überhaupt das Lieblingswort meiner Eltern für alle, die unter uns lebten. Handwerker und Dienstmädchen, Bettler und Scherenschleifer, die bei uns vormittags an der Tür klingelten und die natürlich in Wahrheit einbrechen wollten. Auch an der östlichen Peripherie von Aichgam, kurz vor dem S-Bahnhof, wohnte Rotes Pack. Das waren Siedlungshäuschen, die die Arbeiterwohlfahrt zum Gram der alten Aichkamper in den letzten Jahren gebaut hatte. Die Häuschen waren genauso ärmlich und schmucklos wie unsere. Sie glichen sich untereinander wie ein Ei dem anderen. Aber meine Eltern bestanden immer darauf, dass sie ganz anders seien, ärmliche und billige Massenware und keineswegs zu dem gediegenen Stil der Alteingesessenen gehörend. Die Roten hier wohnten in der Tat anders. In den langen, schmalen Gartenstreifen waren ihre Häuser, wie wenn man sie verbergen wollte, ganz nach hinten gesetzt. Blumengeschmückte Steinwege führten etwas zittrig zur Haustür und davor sah man noch Federvieh laufen und Frauen mit verwaschenen Schürzen um den Leib, hellblaue Tücher um den Kopf, trugen da Holzbottiche und Zinkeimer hin und her und schafften und rackerten nach deutscher Handwerkerart. Seltsame, fremde Welt, die ich nie betreten habe, Mischung aus Neugier und Verachtung. 9 Jahre ging ich mit der Schulmappe an diesen Zäunen der Roten vorbei. Ich war schließlich Gymnasiast und würde sicher einmal als Erster in unserer Familie das Abitur machen. Ich wagte nur forschende Blicke von fern, entzogene, verbotene, niedere Welt, Hoffnung und Angst vor dem unten Einbruch der Roten in Aichgam. Unser Aichgamp war da etwas Gehobenes, Anständigeres. Meine Mutter trug nie ein blaues Kopftuch, trug keine Bottiche mehr hin und her, war dafür öfters ausführlich krank, bezeichnete sich immer als leidend, was ihr eine Aura des Höheren gab. Ich bekam nie heraus, worin ihr Leiden eigentlich bestand. Dafür hielt sie sich öfters ein Dienstmädchen, das roch immer nach Schweiß, kostete 30 Mark im Monat, hatte dicke, schwammige Oberarme und musste meistens nach 4 oder 5 Monaten wieder, wie meine Eltern dann sagten, Knall und Fall entlassen werden. Es bekam immer ein Kind. Und als kleiner Junge brachte ich das zunächst mit dem Schweißausbruch in Verbindung. Erst später hörte ich, dass dieses Pack unsäglich schmutzig und triebhaft sei, den freien Sonntagabend offenbar notorisch mit Soldaten verlottere und dass aus solcher Verlotterung gewissermaßen als Himmelsstrafe nach 5 Monaten Kinder kommen. Das mit den Kinderkriegen habe ich zu Hause nie erklärt bekommen. Meine Eltern waren nicht nur unpolitisch, sondern auch unerotisch und asexuell. Vielleicht gehört das alles sogar zusammen. Über die Liebe wurde genauso geschwiegen wie über die Politik. Es war wohl alles zu niedrig. Vor allem das Sexuelle musste unsäglich niedrig und unfein sein. Denn als ich schließlich 16 war und wie alle Aichkamper Jungens längst zu onanieren begonnen hatte, gab es einmal eine lange Beratung meiner Eltern, die wohl etwas gemerkt haben mussten, tatsächlich sie hatten etwas bemerkt. Eines Abends lag auf meinem Nachttisch ein schmales Schriftchen. Ich war sehr erstaunt, denn Gedrucktes hatte im Umgang mit meinen Eltern bisher keine Rolle gespielt. Ich begriff sofort, dass Außerordentliches im Spiel sein musste. Ich begann zu lesen. Es war eine sanfte, milde, freundliche Aufklärungsschrift, die mit Gräsern und Hummeln begann, dann von der Sonne handelte, dann von den Wundern der Gotteskraft sprach, schließlich auf die Manneskraft überging und von den schrecklichen Todsünden der Schwächungen handelte. Das sollte dem Rückenmark schaden. Aber ich begriff offenbar die Zusammenhänge nicht ganz. Es war wohl alles etwas zu fromm für mich damals. Es war eine katholische Aufklärungsschrift, die meine Mutter in ihrer Ratlosigkeit bei den Ursulinen erworben hatte. Sie sprach nie darüber, ich sprach nie darüber, wir sprachen überhaupt nie über diesen Punkt zu Hause. Und wenn mich die Sache nicht damals am eigenen Leibe bewegt hätte, hätte ich noch mit 20 an den fruchtbaren Schweiß unserer Dienstmädchen glauben können. So war das bei uns. Das deutsche Kleinbürgerhaus sperrt aus seinen engen Stuben nicht nur den Staat, sondern auch die Liebe aus. Es fragt sich rein soziologisch, was dann noch übrig bleibt zum Leben ohne Politik und Sexualität. Bei uns blieben zum Beispiel die Nachbarn übrig. Da gab es gewisse Beziehungen, tastende Versuche, Versuche zum Nächsten, Abgrenzungen, Ausbruchsversuche. Manchmal, wenn ich am Sonntagnachmittag so gegen 6:30 mit meiner Schwester aus dem Rivoli kam, saßen Marburgers da. Das waren die Nachbarn von schräg gegenüber. Es waren steife, feine Leute, denen selbst ihre Kinderlosigkeit noch zur Vornehmheit geraten war. Sie ganz groß, er ganz klein, beide trugen Sonntagsstaat, der immer etwas nach Mottenpulver roch, saßen steif aufgerichtet auf hohen Stühlen, rührten mit dem Silberlöffel im Kaffee herum und machten gelegentlich spitze Bemerkungen über die Nachbarn. Es fröstelte mich immer. Herr Marburger war auch Amtmann, hatte auch von der Pike auf gedient, war also ganz eindeutig meines Vaters Kollege. Aber da Herr Marburger nur im Landwirtschaftsministerium Amtmann war, fühlte sich meine Mutter den Marburgerns immer etwas überlegen. Mein Vater begriff das nie ganz. Es gab manchmal des Abends, wenn Marburgers weg waren, darüber lange Debatten, in denen meine Mutter heftig darauf bestand, dass es ein Unterschied sei, ob man nur wie Herr Marburger Kühe und Wälder verwaltete oder wie mein Vater Kunst. In der Tat wirkte mein Vater jetzt schon bei der Verwaltung der Hochschule für Musik in der Hardenbergstraße mit und ließ sich von seiner Frau, die vielleicht einmal im Kloster hätte Sängerin werden können, darüber aufklären, dass uns das mit der Kunst einen ganz anderen Rang gab. So fein waren damals in Eichkamp die Unterschiede. Manchmal kamen auch Stefan zu uns. Herr Stefan war freilich nur Oberinspektor und dies sogar nur bei der Post. Aber sein ältester Oskar studierte damals schon Medizin. Das gab wiederum Stefans eine eigentümliche und hinterhältige Art von Überlegenheit, die sie durch gelegentliche Hinweise auf die Universität und die erregenden Sitten der Korporationen hämisch ausspielen konnten. Das verdutzte meine Eltern, machte sie eine Weile ratlos und gab ihnen wiederum ein Gefühl bedrückender Unterlegenheit. Man schrieb damals das Jahr 1931, es gab mehr als 4 Millionen Arbeitslose im Land, die Weltwirtschaftskrise schüttelte den Erdball, in Berlin lieferten sich die Kommunisten und die SA-Männer blutige Straßenschlachten. Eines Tages waren die Banken gesperrt und dazwischen rollten vom romanischen Kaffee bis zum Ullsteinhaus die hektischen 20er Jahre aus. Der Expressionismus und der russische Film triumphierten in Berlin, aber meine Eltern bemerkten das nicht. Sie registrierten nur diese feinsten Rangunterschiede der Eichkamper Gesellschaft, machten mir klar, warum ich wohl mit Naumanns Kindern, aber nicht mit Lehmanns verkehren durfte. Lehmanns nämlich waren richtige Akademiker mit einem Doktortitel am Gartenzaun und das wiederum war zu hoch für uns. Meine Eltern hatten einen klaren Sinn für oben und unten, man musste das fühlen, die Leute von unten waren Pack und die von oben unerreichbar hoch. Auch Familie Ernst von links gegenüber war unerreichbar. Sie waren sogar Arzt, was ihnen eine mehrfache Überlegenheit gab. Meine Eltern fühlten sich durch ihren Gruß geehrt, hatten Respekt vor dem imponierenden Gesicht von Herrn Ernst, das einige Schmisse zierten, beobachteten nicht ohne Bewunderung deren großzügiges Leben, das sich durch gelegentliche Taxifahrten und abendliche Gartentürbeleuchtungen von unserer Lebensart deutlich abhob. Und als sie eines Tages sogar ein Auto hatten, einen kleinen schwarzen Opel P4, war das lange vor Hitler eine kleine Revolution in Eichkamp und meine Eltern schauten neidisch hinter den Gardinen zu, wie Familie Ernst am Sonntagnachmittag in dieses seltsame Vehikel kletterte und davonzog, wie von höheren Mächten gerufen. Dies waren deutliche Zeichen der Erwählung. Und so ähnlich wie meine Eltern waren damals viele Eichkamper, diese Nissens und Wessels, Naumanns und Neumanns, diese Stephans und Schumanns, Lehmanns und Strübings, die waren alle aus kleinen Verhältnissen gekommen, hatten etwas Bescheidenes zustande gebracht, lebten immer in der Angst, wieder abzurutschen, wollten oben bleiben, waren nun wer und besaßen diesen untrüglichen Sinn für feinste Rangunterschiede. Die waren unpolitisch und unerotisch, lasen den Lokalanzeiger, lösten am Sonntagabend Kreuzworträtsel, wählten stramm deutsch-national, sprengten den Rasen und sahen auf Ordnung und Konvention. Hinter unserem Garten wohnten Blankenburgers. Eine Weile war ich mit ihrem Sohn Friedrich befreundet. Herr Blankenburger war Studienrat und eines Tages durfte ich auch dort nicht mehr hin. Meine Eltern verboten es mir. Es war nicht wegen des Akademikers, es war schlimmer. Marburgers hatten es bei einem ihrer Sonntagsbesuche wie nebenher fallen lassen. Herr Blankenburger war ein Roter, auch er. Er war Mitglied bei den Sozialdemokraten. Da sahen die alten Eichkamper rot. Das war im Sommer 32. So kam das Reich Hitlers über Eichkamp eigentlich wie eine Himmelsmacht. Man hatte es nicht gerufen, man hatte es nicht bekämpft. Es war einfach da, wie eine Jahreszeit kommt. Die Zeit war reif. Alles war hier Natur, nichts Gesellschaft. Niemand hatte da mitgemacht, keiner war Nazi gewesen. Es kam aus dem fernen Berlin und stand nun wie eine Wolke über Eichkamp, hoch und schön gefiedert. Am wenigsten waren es vaterländische Motive bei uns. Von Deutschlands Niederlage 1918 und der Schande von Versailles habe ich ich in den Gesprächen meiner Eltern kaum etwas gehört. Die deutsche Schmach ist nie bis Eichkamp gedrungen, sie war wohl mehr in Potsdam zu Hause. Es war nicht das Negative deutscher Geschichte, das in Eichkamp rumorte. Man hatte nur immer Angst gehabt, wieder abzurutschen. Und nun kam einer, der sie wie auf Flügeln immer höher tragen wollte. Das war es. Es war einfach zu schön. Alles wurde nun so weit und groß und hoffnungsvoll. Der 1. Mai, der meinen Eltern wegen der Roten immer befremdlich war, wurde nun auch in Eichkamp ein freundlicher Festtag und erinnerte mit seinen vielen Fahnen und Gesängen an die Meistersinger von Nürnberg. Die Künstler der Staatsoper sammelten im November unter den Linden für das Winterhilfswerk. Sänger und Schauspieler zogen mit roten Klapperbüchsen durch die Straßen. Meine Mutter kochte nicht ohne innere Anteilnahme das erste Eintopfgericht. Und wir aßen an diesem Sonntag die klumpige Graupensuppe mit dem Gefühl, etwas für die Volksgemeinschaft getan zu haben. Das war etwas ganz Neues für Eichkamp, Volksgemeinschaft. Dann kam der Blockleiter, holte die 2,50 Mark ab. Wir bekamen eine Plakette. Das war wieder etwas Neues. Dazu sang ein gutmütiger Bariton aus dem Radio. Ich glaube, er hieß Willi Schneider. Warum ist es am Rhein so schön? Und trink ein Gläschen Wein. Das war die neue Zeit bei uns. Ein bisschen Größe und Gemütlichkeit. Es wurde damals viel in Deutschland gesungen, die Jugend trug jetzt so adrette Uniformen, der Arbeitsdienst war eine gute Sache, die geschulterten Spaten leuchteten den Eichkampern ein und es gab nun so viele Feiertage mit mächtigen Aufmärschen und Kundgebungen, ein Zug von Größe ging damals durch unser Land. Hitlers Einbruch in unser Haus im Eichkamp 35 geschah wesentlich unter ästhetischen Kategorien. Das Schöne, das war es. Der Mann war doch ein Künstler, ein Baumeister und Maler und hatte sich in seiner Wiener Jugend innerlich durchgekämpft, wie meine Mutter es nannte. Sie hatte dafür Verständnis, meinte es freilich mehr moralisch als politisch. Die hatte ja auch einmal Künstlerin werden wollen. Und nun baute er überall Opernhäuser und Kunsthallen, riss halb Berlin ab, plante alles im Großen, richtete herrliche neue Ministerien ein, eine Reichskanzlei, die von außen wie ein griechischer Tempel aussah, zog saubere Straßen durchs Land. Meiner Mutter tat das physisch wohl. Sie trat damals in die NS-Kulturgemeinde ein. Da konnte man verbilligt die Fledermaus sehen und Elli Ney hören und Emmy Sonnemann sehen, die es an der Seite ihres gewaltigen Gatten nun auch geschafft hatte. Alle Deutschen schafften es jetzt. Und die Musik, die herrliche deutsche Musik, die Kunst. Jetzt bekamen wir es doch bestätigt, dass die Kunst mehr als die Landwirtschaft war und ein Amtmann im Kultusministerium höher als einer im Landwirtschaftsministerium. Die neue Zeit war eben musisch. Das war damals das Lieblingswort meiner Mutter. Ich erinnere mich an unseren ersten Ferientag 1934. Ein heißer Julimorgen. Wir sitzen am Schlesischen Bahnhof im Urlauberzug nach Hirschberg. Meine Mutter in ihrem großgeblümten viel Koffer und Päckchen herum. Das Essen wird im Abteil ausgebreitet. Da kommt mein Vater mit einer Morgenzeitung ins Abteil. Dicke Balkenüberschrift. Er liest. Sie sprechen miteinander, tuscheln mit ernsten Gesichten, zeigen peinliche, betroffene Mienen. Es wird von Sexualität gesprochen. Und noch etwas davor. Ich verstehe das nicht und höre, dass man solche doch lieber vor ein ordentliches Gericht stellen soll. Nicht so einfach im Bett erschießen, die Prozedur missfiel meinem Vater. Das waren erste Wolken an unserem Urlauberhimmel. Ich erinnere mich an den Morgen nach der Reichskristallnacht. Die Tauentzienstraße ist übersät mit zersplittertem Glas. Sie haben die Schaufenster der Juden eingeschlagen und nun stehen SA-Männer mit Schulterriemen daneben und beobachten die Passanten. Man geht betreten und schweigend vorbei. Am Abend erzählt mein Vater, dass Synagogen gebrannt hätten und das Pack, er sagte jetzt wieder Pack, die jüdischen Schaufenster und Wohnungen plündere. Bedenkliche Mienen zu Hause, stille Entrüstung, ob das wohl der Führer wusste. Meine Mutter hatte mit diesem Mann ihre privaten Sorgen. Die war ja katholisch und das Konkordat musste sie tief befriedigen. Aber später kamen Hirtenbriefe, die von der Kanzel verlesen wurden und nachdenklich stimmten. Man las jetzt in den Zeitungen so viel von den Klöstern. Jeden Tag entdeckte die Polizei auf der Suche nach Devisenverbrechern in den frommen Kutten böse Praktiken. Es wurde von Knabenschändung gesprochen. Ich verstand das noch immer nicht ganz, aber es erschreckte meine Mutter, dass ausgerechnet die Franziskaner, die sie so liebte, so lasterhaft sein sollten. Später kamen andere Hirtenbriefe, die sich ernst und besonnen zum völkischen Staat bekannten, aber dann auch auf Fälle von Euthanasie zu sprechen kamen, die zu verwerfen seien. Es war eine schwierige Lage für meine Mutter. Einerseits verehrte sie inbrünstig den Klerus, andererseits zog sie das Musische am neuen Reich so an. Es war der alte Konflikt zwischen dem Ethischen und dem Ästhetischen, Kierkegaards Einbruch in Eichkamp. Aber solche nachdenklichen Stunden konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in einer neuen und großen Zeit lebten. Das Reich und die Jugend, die Kunst und der Staat. Erst jetzt sah man in Aichgamm, was das für Mächte waren. Alles war jetzt so feierlich. Vor den Führerreden, Beethoven-Konzerte im Radio. Nach Bayreuth ging der große Mann auch ganz bescheiden. Nackte Jünglingsstatuen grüßten von Postämtern mit lodernden Fackeln in der Faust. Griechischer Frühling in Deutschland. Freilich war nie ein Aichgamper in Griechenland gewesen. Man war gerade dabei, in Heerstraße das gewaltige Stadion für die Olympischen Spiele 1936 zu bauen, und ein Abglanz von Größe fiel selbst über Aichgamm. Da baute man direkt neben dem Bahnhof das größte Versammlungshaus der Welt, die riesige Decke ganz ohne tragende Säulen, und unser kleiner verschlafener Bahnhof hieß jetzt Deutschlandhalle und hatte einen Ausgang nach rückwärts, nur für die Besucher, das hob auch uns wieder ein wenig. Eigentlich stand so viel Größe in einem seltsamen, bizarren Gegensatz zu unserer kleinen Siedlung. Aber wenn ich es so recht bedenke, so lag gerade darin die Faszination. Die Aichkamper waren diese Ausmaße nicht gewohnt. Es machte die waffenlos, willig und wundergläubig. Sie waren wie Kinder, waren einfach beglückt zu hören, wie groß es sei, ein Deutscher zu sein, zu sehen, wie dieses Deutschland nun dauernd größer wurde. Und das Reich wuchs ja nun täglich. Alles wurde immer besser, alles kam immer mehr nach oben. Und da die Aichkamper eigentlich von unten kamen, ließen sie sich von dieser Woge der Erhebung gern noch ein Stückchen höher tragen. Es ging ja nun immer weiter hinauf, warum nicht? Herr Berger sagte, endlich kommen wir einmal ran in der Weltgeschichte. Das ist doch nur gerecht. Herr Stephan sagte, jetzt bauen wir sogar Autobahnen, damit unsere Post noch schneller wird. Frau Marburger sagte, wir werden ein Kind annehmen, wo jetzt so viele deutsche Mütter Kinder kriegen. Herr Schumann sagte, und die Kolonien kriegen wir jetzt auch zurück. Das ist doch klar. Eines Tages, es war kurz vor dem Anschluss Österreichs an das Reich, traf ich Frau Stephan auf der Straße. Ich kam aus der Schule. Sie sagte, wie, du glaubst nicht, dass uns der Führer von Gott gesandt wurde? Ich wusste gar nicht, dass Frau Stephan so fromm war und an Gott geglaubt hatte. Ihr Mann war doch nur bei der Post. Aber das hatte wohl auch erst Hitler nach Aichgamm gebracht. Das Wissen, dass es eine Vorsehung, eine ewige Gerechtigkeit und einen Herrgott gab. Man sprach jetzt auch in Aichgamm viel von diesen unsichtbaren Mächten. Es war eine fromme Zeit damals. Meine Mutter hatte sich ein Führerwort ausgeschnitten, für das sie zwiespältige Bewunderung empfand. Sie wollte sich darüber gern mit mir aussprechen. Der Mann hatte gesagt, indem ich mich der Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. So ähnlich ungefähr hatte es doch auch in der Kirche geheißen, nicht wahr? Über diesen Satz suchte sie immer eine Aussprache, erst bei dem Klerus, später bei mir. Sie versuchte, den Antisemitismus auf höherer, auf theologischer Ebene zu verstehen. Ich möchte sagen, alles spielte sich damals, Herbst 1938, bei uns auf höherer Ebene ab. Hitler und Aichgamm waren damals ganz oben, Frömmigkeit lag über dem Land. Ich weiß, es ist hässlich, solche Erinnerungen heute auszugraben. Es ist ein wenig peinlich und komisch und niemand will es mehr wahrhaben, dass er auf eine so inbrünstige und kindische Weise da mitgemacht hat. Heute wimmelt es ja in unserem Lande von Widerstandskämpfern, geheimen Beauftragten, Männern der inneren Emigration und klugen Füchsen, die nur scheinbar mittaten, um Schlimmeres zu verhüten. Das deutsche Volk, ein Volk von Widerstandskämpfern, das deutsche Volk, ein Volk von Verfolgten. Ach, wenn doch damals nur nicht die SS und die Gestapo gewesen wären. Dieses Volk wäre doch gegen Hitler aufgestanden. Es konnte nur nicht. Das waren doch nicht Uniformierte, hinter denen wieder Uniformierte mit geschulterter Waffe standen. Das waren ehrlich Glaubende, Begeisterte, Berauschte. Man drängte sich ja damals geradezu nach dem Heldentod. Man hatte immer nur Angst, bei all den Siegen zu spät zu kommen. Und wenn einer im Jahr 38 gegen Hitler die Hand zum tödlichen Schuss erhoben hätte, es hätte doch da keiner SS oder Gestapo bedurft, um ihn zu fassen. Das Volk selber hätte ihn als den Messiasmörder gerichtet. So war das. Und doch, sie waren keine Nazis. Die richtigen Nazis waren wirklich aus dem Nichts gekommen. Es waren höchstens 5%, die hatten nie etwas gelernt, konnten nichts, waren gescheiterte Existenzen und wären wirklich nach 3 oder 4 Monaten wieder abgewirtschaftet gewesen, wenn nicht all diese guten und braven Deutschen in Aichgamm ihnen ihre Kraft, ihren Fleiß, ihren Glauben und ihr Geschick blind zur Verfügung gestellt hätten. Sie waren so langsam aus ihrem kleinbürgerlichen Traum hineingeschlittert in diese Zeit der Größe, fühlten sich nun ganz wohl, waren mächtig stolz, was der Mann aus ihnen gemacht hatte. Die begriffen nie, dass sie alle zusammen diesen Mann erst gemacht hatten. Ohne sie wäre er doch nie aus den Hinterzimmern des Hofbräuhauses herausgekommen. Bis zum Schluss glaubten sie immer, alles Hitler verdanken zu müssen, die Zeit der Größe und die Zeit des Sterbens. Auch meine Eltern glaubten das bis zum Schluss. Oktober 44, es war die Sache mit dem Olivenöl aus Italien, eine häusliche Fatalität, die mit dem Desaster der Geschichte mehr zufällig zusammenfiel. Ich kam von der Front, hatte meine Eltern 4 Jahre nicht gesehen, sie waren furchtbar alt geworden, hatten 4 Kriegsjahre in Eichkamp nur von Marken gelebt und zeigten nun erschöpfte, rationierte Gesichter. Sie wirkten wie Süchtige, denen man plötzlich ihr Morphium genommen hatte, zittrig und zusammengefallen. Meine Mutter, die sich während der großen Jahre die Haare schön schwarz gefärbt hatte, war nun schlohweiß und richtig fromm geworden. Ich ahnte schon damals, dass es mit der Kirche nach Hitler in unserem Lande einen großen Aufschwung nehmen musste. Es war da so viel enttäuschte Gläubigkeit. Und mein Vater, der diese gläubigen Höhen nie begriffen hatte, begriff nun überhaupt nichts mehr, war ratlos, schüttelte nur immer den Kopf, sein Hals steckte merkwürdig dürr und ledern in dem weiten Kragen und er jammerte nur immer leise, die Kerle, die Verbrecher, was haben die mit uns gemacht, man wird uns alle nach dem Kriege nach Russland schleppen, das ist doch klar. Er brauchte sich eigentlich gar keinen Vorwurf zu machen, er war nie in die Partei eingetreten, er würde einen glänzenden Fragebogen bekommen, blütenweiß. S-Bahnhof Eichkamp, 30. Oktober 44. Die Russen in Schlesien, die Amerikaner in den Ardennen, mein Urlaub zu Ende. Sie bringen mich zum Zug. Es zieht auf dem kalten, leeren Bahnsteig. Sie stehen in ihrem schwarzen Mänteln da, die viel zu weit und lang um ihre mageren Körper schlottern. Schwäche, Hunger, Angst im Gesicht, irgendeine Liebe geistert ziellos durch ihre Augen. Müdigkeit zwischen den Falten, sterbendes Kleinbürgertum, das sie noch einmal belügt. Familiäre Gespräche, du bleibst uns doch verlegen. Lachen, besorgte Sprüche meiner Mutter, wie ich mich an der Front verhalten solle, immer warm anziehen, nie zu weit nach vorne gehen, immer nur tun, was die anderen auch tun, Versicherungen, man werde sich bald glücklich wiedersehen, der Zug fährt ein, ich ergreife mein Gepäck, ich bin 25, sie fast 60. Ich fühle mich stark, sie wirken wie Greise in ihrer zittrigen Hilflosigkeit, familiäre Umarmung, die peinlich ist. Ich steige in die S-Bahn, schließe die Tür zu, gehe zum Fenster, öffne es, lehne mich hinaus. Da draußen stehen sie also, die dich zur Welt brachten, Eichkamper Eltern. Sie wirken ein wenig komisch in ihrer Hilflosigkeit, man könnte fast lachen, aber mir ist mehr zum Weinen. Jetzt winken sie mit den Taschentüchern, sie werden immer kleiner. Ich weiß, ich werde sie nie wiedersehen, nie. Das ist das Ende, ihr Tod, die Russen werden kommen, ihr Sohn ist weg. Du bist doch unser Einziger, du bleibst uns doch, du bist doch unser Letztes. Sie haben uns alles genommen, mein Gott, du bist unsere Hoffnung. Daran klammern sie sich, wieder eine Illusion. Sie haben immer von Illusionen gelebt. Es wird so werden, sie werden krank werden, allein irgendwo liegen, die Russen dazwischen, allein irgendwo sterben, die Beerdigung wird schändlich sein, es gibt jetzt so viele Tote hier in Berlin, der Selbstmord geht um, es gibt jetzt kaum noch Särge mehr, auch dies Holz ist knapp geworden, man wird euch in Tüten stecken, jawohl, wie Gemüse in Tüten, das habt ihr von eurem Hitler und irgendwo am Wannsee verscharren. Aber noch sind sie jetzt da, es sind jetzt winzige schwarze Punkte, die sich noch immer an mich klammern, nicht loslassen wollen, meine Eltern. Eltern, sie hören nicht auf zu winken, nicht wahr, du verlässt uns nicht. Ich bin längst verschwunden, werfe mich mit würgender Kehle auf die gelbpolierte Holzbank, die Gasmaskentrommel kracht, ich denke, Gott sei Dank, das ist aus, die siehst du nie wieder, das hast du hinter dir, nie wieder gehst du nach Eichkamp zurück, nie mehr. Das zerbrochene Haus von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Nie habe ich mich in Eichkamp so zu Hause gefühlt wie damals, als Ursula starb. Mit einem Mal kehrte Leben bei uns ein. Herrliches, wildes Leben, wunderbare Unruhe und nichts klappte mehr. Das Chaos kam hoch.